Wir haben auch eine komplett neue Fundgattung, Gyraulus-Schnecken. Titel zeigt die winzigen Schalen, nur wenige Millimeter im Durchmesser. Keine Überraschung, dass die den ersten Ausgräbern entgangen sind. Vielleicht waren sie für das Kind bestimmt, so filigran wie sie sind. Es sind fossile Stücke, die absichtlich beigegeben wurden. Mittlerweile haben die Ausgräber 20 in der Mitte durchbohrte Schnecken gefunden. Sie können also zu einer Kette aufgefädelt, ins Haar geflochten oder auf der Kleidung aufgenäht gewesen sein. Wir kennen sie auch von anderen mesolithischen Fundplätzen, wo sie als Schmuckschnecken interpretiert werden. Ansonsten fanden sich zahllose Fragmente von Tierknochen und Muscheln und jede Menge neue Schildkrötenbruchstücke. Bisher konnte kein Stück eines Brustpanzers identifiziert werden. Auch andere Skelettteile fehlen. Kratz- und Schnittspuren zeigen, dass anhaftende Weichteile entfernt wurden, erklärt Dietl. Ebenso wie die Rückenwirbel, die mit der Panzerinnenseite verwachsen sind. Es handelt sich also um keine Nahrungsbeigaben, eher um Schalen. Auch menschliche Überreste fanden sich immer wieder. Dem wichtigsten Stück sind wir bereits begegnet, einem der beiden Felsenbeine des Säuglings, das uns hoffentlich dessen Identität verraten wird. Doch auch Knochen der Schamanin barg das verschwundene Grab. Hier lagen gleich zwei ihrer Halswirbel. Andreas Siegel zeigt auf eine gangartige Struktur, die aus dem Grab hinausläuft. Dort haben wir zwei Feuersteinklingen und zwei durchbohrte Tierzähne entdeckt. Einer steckt noch im Sediment, verschleppt von Bodenwühlern wie Hamster oder Maulwurf. An der tiefsten Stelle des Grabes machte Andreas Siegel eine erstaunliche Entdeckung. Im Negativ hatte sich eine Struktur erhalten, die sich vom Boden in einem rechten Winkel hochzog. Die Eindrücke scheinen von Ruten zu stammen, aller Wahrscheinlichkeit von Weiden. In das Grab könnte ein Einbau aus einem korbartigen Geflecht eingelassen worden sein. Zudem dienten die Ruten als Trägerstruktur für einen wohl rot eingefärbten Lehmverputz. Zwischen dem Geflecht und der Grabgrubenwand befand sich weißer Lehm, vermutlich zur Stabilisierung. Die beiden Toten waren also nicht einfach in die Erde gesetzt worden, sondern in einer sorgsam ausgekleideten Grabgrube, wenn nicht gar Grabkammer, in die Anderswelt entsandt worden. Wir konnten sogar erkennen, wo der Schädel der Schamanin gelegen hat, erzählt Siegel. Er war etwas zur östlichen Wand verkippt.